1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und das Thema heißt, ich liebe das Leben. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die dieses so richtig aus vollstem Herzen sagen. Die per se dieser Auffassung sind und der Meinung sind, ich liebe das Leben. Dann würde ich gerne mit Leuten sprechen, die irgendwann in ihrem Leben einmal einen sehr, sehr, sehr schweren Schicksalsschlag hatten und trotzdem sagen, ich liebe das Leben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die vielleicht zurzeit in einer sehr schwierigen Lebensphase sind, warum auch immer, und trotzdem sehr optimistisch drauf sind und auch sagen, Mensch, mir geht es so schlecht, ich hänge so tief unten, trotzdem, ich liebe das Leben. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Jetzt bin ich gespannt auf meine erste Anruferin. Das ist die Petra und Petra ist 35 Jahre alt. Hallo Petra. Hallo Domian. Hallo Petra. Ja. Eine Lebensbefürworterin. Ja, richtig. Kann man wohl sagen. Erzähl. Das war nicht immer so, aber ich habe vor 3 Jahren einen schweren Schlaganfall bekommen. Mhm. Und im Alter von 32. Ja. Mhm. Und ich habe eine seltene Erkrankung, Morbus Addison. Was ist das? Das ist eine Nierensuffizienz. Das ist irgendwas mit Hormonen. Und welche Auswirkungen hat diese Erkrankung? Ich muss lebenslang Cortison nehmen. Ja. Und ja, und welche Nebenwirkung hat ein lebenslanges Nehmen von Cortison? Und welche Begleiterscheinungen? Ja, das ist unterschiedlich. Mir gingen schon die Haare aus ein bisschen. Mhm. Und ja, ich habe ein bisschen zugenommen. Ja. Und ja, die Haut wird dünner und ich bin anfälliger für Infekte. Ja, ja. Und ja. So, und dann kam dann in diese Krankheit hinein oder dazu kam dann noch der Schlaganfall vor 3 Jahren. Mhm. Diese andere Erkrankung hast du schon länger? Nee, das war eine Begleiterscheinung. Ach so, das war eine Begleiterscheinung. Ach so, ach so. Mhm. Erzähl mal von dem Schlaganfall. Das trifft ja nun wirklich auch, leider Gottes, auch junge Leute. Ja. Leider natürlich jeden Menschen. Das leider kann man auch auf jedes Alter beziehen. Wie war das? Erzähl mal, wie hast du das bemerkt? In welcher Situation hat es dich erwischt? Ja, ich habe erstmal, ich wurde immer schwächer und dann haben ganz Gott sei Dank meine Eltern den Krankenwagen gerufen und das hat sich ein bisschen hingezogen und ja. 2 Tage später war die Diagnose ein Schlaganfall. Und, aber den Schlaganfall an sich hast du gar nicht bemerkt, dass es mit einmal irgendwie so ein Schlag war, den man spürte im ganzen Körper. Das nicht. Ich habe 5 Tage vorher keine Erinnerung mehr. Ah ja. Und 6 Wochen danach auch nicht mehr, so bruchstückhaft. Völlig, also fast ausgelöscht. Ja. Mhm. Ich lag im Wachkoma, wurde beatmet und und die Ärzte haben gesagt, das ist ein Wunder, dass ich überhaupt überlebt habe. Ja. Und wie erging es dir oder wie ging es dir, als du dann wieder aufgewacht bist aus dem Wachkoma? Ich konnte erstmal gar nicht begreifen, was mit mir los ist. Und ich wollte immer aufstehen und es ging gar nicht. Hast du denn gewusst, wer du bist? Nee, meine Eltern haben mir Fotos gezeigt und ich kannte die Person nicht. Und ich konnte auch gar nicht sprechen. Mhm. Ich konnte nur so ein bisschen summen und ja. Das war das Einzige. Ja, und wie lange hat das denn gedauert, bis sich dann so das Gehirn wieder gefunden hatte, dass du so einigermaßen verstanden hast, was mit dir geschehen war? Eigentlich so 3 Monate. 3 Monate? Ja. 3 Monate. Ja. Da warst du dann wahrscheinlich schon in einer Reha oder warst du da immer noch im Krankenhaus? Nee, 3 Monate war ich in der Reha. Ja. Und die haben auch sehr viel Gutes getan und wie war das denn so mit der Beweglichkeit des Körpers? Hattest du Lähmungserscheinungen auch? Ja, halbzeitige Lähmung. Mhm. Und ich saß 3 Monate im Rollstuhl. Ja. Und Gott sei Dank haben die in der Reha das so geschafft, dass ich wieder laufen konnte. Wie war das mit der Sprache damals? Ich musste das alles wieder neu erlernen und bin auch immer noch fleißig dabei. Aber jetzt sprichst du ja perfekt. Also ja, ab und zu so Wortfindungsstörungen, aber ja. Eigentlich so. Kannst du dich denn, also du sagst, du hast da so eine Erinnerungslücke vor und nach dem Schlaganfall. Ja. Aber wenn du jetzt weit zurückgehst in deine Jugend und Kindheit, das erinnerst du schon alles. Ja, das ist eigentlich alles wiedergekommen. Ja. Und ich habe auch auf der Intensivstation habe ich so Albträume gehabt. Mhm. Und auch Nahtoderfahrungen und weil die Ärzte haben nach 5 Tagen erst gesagt, außer Lebensgefahr. Mhm. Und ja. Was war das für eine Nahtoderfahrung? Ja, ich habe meine eigene Beerdigung gesehen und von innen im Sarg und ich bin verbrannt worden und bin ertrunken und ja, und dann habe ich auch den Tod gesehen. Und das war in dem Zustand des Wachkomas. Ja, da hast du diese Dinge wahrgenommen für dich. Ja. Du hast den Tod gesehen, sagst du. Ja. Wie sah der Tod aus? Eigentlich kann ich das gar nicht mehr dran erinnern, aber wusste, das ist der Tod. Und ich habe mich bewusst gesagt, nee, ich will noch nicht mit. Mhm. Ein bisschen blöd gesagt, aber ja. Das habe ich so gedacht. Du sagst, dir war klar, das ist der Tod. Ja. War das eine Gestalt, die dir gegenüberstand oder irgendwie eine Masse oder eine... Ja, irgendwie so eine, irgendwas Dunkles, aber ich konnte es nicht irgendwie, ja. Gab dieses Dunkle irgendwelche Laute von sich? Sprach das Dunkle? Ich habe nur geantwortet. Aber du hast nur geantwortet. Also ganz, ganz gravierende Erfahrungen hast du da gemacht. Aber gravierender geht es ja fast schon gar nicht mehr. So, und dann ist eine Begleiterscheinung dieses Schlaganfalls diese andere schwere Erkrankung, die du gerade beschrieben hast. Ja, und ich habe zusätzlich noch Diabetes und das macht das ein bisschen komplizierter. Das hast du auch noch dazu? Ja. Und auch noch dazu bekommen? Ja. Das heißt, du warst bis zu deinem 32. Lebensjahr eine ganz normale, kerngesunde junge Frau? Nee, eigentlich nicht. Auch nicht? Also. Das ist, ich habe 3 Autoimmunerkrankungen. Ah, also gibt es eine Vorbelastung schon. Genau. Mhm. Und keiner weiß warum, aber ja. Ist so. So, jetzt... wenn man das alles hört, könnte man ja denken, manch ein Mensch ist gebrochen dadurch oder ist wirklich ziemlich niedergeschlagen. Und du sagst trotzdem, so heißt ja unsere Sendung, ich liebe das Leben. Ja. Du hast ja auch schließlich dem Tod gesagt, nee, noch nicht. Genau. Ich will nochmal zurück ins Leben. Genau. Mhm. Und vorher habe ich das nie geglaubt, dass ich so viel Kraft habe. Mhm. Und ich habe so eine Energie aufgewandt, auch mit dem Laufen lernen. Mhm. Ich konnte auch nicht stillstehen, weil ich alles wieder machen wollte. Ja. Kannst du das für dich so beantworten, warum du das Leben so sehr liebst? Weil ich das Leben jetzt mehr genießen kann und so kleine Dinge, zum Beispiel ich liebe den Frühling und wenn ich spazieren gehe und die Blumen und die Knospen und das ist eigentlich... ja, ein tolles Erlebnis immer. Das heißt, du kannst jetzt intensiver leben, als du jetzt, wo du krank bist, als vorher, als es dir noch besser ging? Auf jeden Fall. Ist ja verrückt, ne? Eigentlich. Ja, das ist eigentlich ein schönes Erlebnis, dass mein Leben mir wieder geschenkt wurde. Ja. Geht denn trotzdem alles so einher, auch mit der Angst, es könnte vielleicht nochmal passieren, es könnte nochmal ein Schlaganfall kommen? Klar, ich denke, die Angst begleitet mich mein Leben lang. Mhm. Bist du denn da in ständiger ärztlicher Kontrolle? Ständiger ärztlicher Kontrolle schon, aber gut. Aber trotzdem kann man eine hundertprozentige Sicherheit gibt es ja nie. Nee. Auch wenn man gut kontrolliert und bewacht wird und weiß ich was alles. Aber ich kann sagen, dass ich alles dafür tue, dass es mir gut geht. Mhm. Auch gesundheitlich und mehr kann man eigentlich nicht machen. Mhm. Wenn man so eine intensive Nahtoderfahrung gemacht hat, so wie du sie gerade beschrieben hast, wird man dann ein gläubiger Mensch oder ein noch gläubigerer Mensch vielleicht, als man vorher war? Auf jeden Fall. Ich mache das nicht an Gott fest, aber eine höhere Macht war schon im Spiel. Mhm. Hast du an diese höhere Macht früher auch geglaubt? Eigentlich eher so im kirchlichen Sinne, so Gottesdienst mal und ja. So erziehungsmäßig. Also nicht sehr intensiv und nicht sehr, sehr... Eigentlich nicht so, nicht so gläubig, aber jetzt habe ich eine andere Einstellung dazu. Glaubst du denn jetzt aufgrund deiner Erfahrungen, dass es eine wie auch immer geartete Existenz nach diesem Leben gibt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht wieder zurückgekommen ins Leben. Hast du Angst vor dem Tod? Teilweise schon, weil ich habe gemerkt, dass das Leben so verletzlich ist und in so jungen Jahren eigentlich kann man kann alles passieren. Aber trotzdem denke ich, ich muss davon Abschnitt nehmen, weil sonst bin ich nur traurig und depressiv und eigentlich nee. Ja, das ist eine sehr bewundernswerte Einstellung. Da zieh ich den Hut vor, Petra. Wirklich. Ja, ich bemühe mich. Ja. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ja. Und wünsche dir natürlich von ganzem Herzen gesundheitlich alles Gute. Dankeschön. Und dass du so intensiv auch weiterleben kannst, wie du es bisher jetzt getan hast nach dem Unglücksfall. Ja, und ich bin Fan von dir und ich gucke das immer. Sehr nett von dir, dass du sagst. Ich freue mich sehr. Alles Gute, Petra. Auf Wiederhören. Ja, Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade reingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt, ich liebe das Leben und ich möchte gerne mit euphorischen Befürwortern des Lebens reden. Gerade auch mit Leuten, die es schwer haben oder schwer hatten, so wie die Petra es gerade beschrieben hat und die trotzdem sagen, trotz aller Schattenseiten und trotz aller Schmerzen, trotz aller Traurigkeit, ich liebe das Leben, ich schaue so richtig gerne ins Licht und das Leben ist das Beste, was uns überhaupt passieren kann. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte schreibt eure Telefonnummer in die Mail und noch eine Bitte, versucht die Mail relativ kurz zu halten. Das vereinfacht meinen Kollegen im Hintergrund die Bearbeitung der Mails. Also vielleicht nicht zu viel schreiben, eine Viertel oder halbe Seite, dass man so grob weiß, um was es euch geht. So, jetzt geht es weiter mit der Elke. Und der Elke ist 39. Guten Morgen, Elke. Ja, hallo Domian. Hallo Elke. Ja, also... Du liebst auch das Leben. Ich liebe das Leben sehr, ja. Ja? Mein Gefühl ist doch etwas ambivalent, weil am 4. Januar ist meine beste Freundin und auch Partnerin gestorben. Mit 30 Jahren. An was? Multiples Organversagen. Multiples Organversagen? Ja. Das heißt, sie war, es gab eine Erkrankung vorab? Ja, es fing an, dass die Nieren versagt haben und dann musste ihr der Magen entfernt werden, Galle, Milz, die Lungen funktionierten nicht mehr. Und das passierte einfach so ohne eine Grunderkrankung? Es fing voriges Jahr im September an und im Oktober war es dann akut. Ach, und eine so junge Frau? Ja. Die vorher auch relativ gesund war und normal gelebt hat? Ja, genau. Ja. Und das war deine Freundin, ihr wart also zusammen? Ja, genau. Ja. Wir hatten uns damals 99 kennengelernt und lieben gelernt. Mhm. Und also eine ganze Weile wart ihr dann zusammen? Ja, wir waren doch einige Jahre zusammen und irgendwie, ja, waren wir dann offiziell nicht mehr zusammen, aber die Liebe hat dann nie aufgehört. Wir waren trotzdem noch irgendwie Partnerinnen. Mhm. Habt ihr denn bis zum Schluss zusammen gewohnt? Ja. Ja. Das waren wir auch. Warst du bei deiner Freundin, als sie gestorben ist? Ja, war ich auch. Mhm. Ja. Im Krankenhaus oder zu Hause? Im Krankenhaus. Ja. Ich habe ihr die Hand gehalten und sie war auch nicht mehr ansprechbar, schon vorher, einige Wochen vorher schon nicht mehr. Sie wurde auch ins künstliches Koma versetzt. Mhm. Und als sie noch ansprechbar war, wie ist sie mit dieser dramatischen Lebenssituation umgegangen? Es war so schrecklich, so dramatisch. Sie fragte mich immer wieder, muss ich sterben? Mhm. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Schatz, wenn du nicht ins Krankenhaus gehst, dann ja, weil sie wollte partout nicht sich behandeln lassen. Wusstest du da schon, dass sie auch im Krankenhaus sterben wird? Nein. Nein. Ich hatte immer wieder Hoffnung. Ich dachte, wenn sie dann endlich ins Krankenhaus geht, der Notarzt war auch immer wieder da, und sie war mehrmals im Krankenhaus, aber ist dann immer wieder gegangen. Mhm. Und da muss ich ein Kompliment an Ärzte, an das Klinikum in Leverkusen machen. Mhm. Die haben wirklich alles versucht, auch psychiatrisch, dass sie zwangsweise da bleiben muss. Mhm. Aber es ging einfach nicht, weil sie noch das Datum nennen konnte. Und gab es dann noch einen klaren Moment, in dem ihr gemeinsam über ihren Tod habt sprechen können? Es hätte diesen Moment vielleicht gegeben, aber ich glaube, es liegt an mir. Ich habe nicht darüber gesprochen. Bereust du das? Ja, sehr. Ich hätte gern mit ihr darüber gesprochen. Also, wir hatten Jahre vorher, hat sie immer wieder über ihren Tod gesprochen, wenn es denn mal so ist. Mhm. Und dann hat sie gesagt, welche Musik sie hören will, wenn die Beisetzung ist. Und sie sagt immer wieder Linda Perry. Und das hatte ich bei ihren Eltern auch durchgesetzt, dass in der Kapelle Linda Perry lief. Und ja. Das ist sehr schwer, darüber zu sprechen. Ja. Das glaube ich. Ja. In der Stunde, in der Minute des Todes war sie nicht mehr bei Bewusstsein. Nein. Das war wahrscheinlich wohl auch eine Gnade, weil sie sonst wahrscheinlich sehr hätte leiden müssen, oder? Ja, das denke ich auch. Mhm. Also sie war lange Zeit vorher schon nicht mehr bei Bewusstsein. Mhm. Würdest du sagen, dass das bisher die größte Liebe deines Lebens war? Ja. Ja, sagst du ganz klar. Absolut, ja. Also, wir waren uns so ähnlich. Mhm. Wir wurden auch sehr oft für Schwestern gehalten. Mhm. War sie dann auch deine erste frauenlesbische Beziehung? Nein, das nicht. Das nicht? Mhm. Das nicht. Mhm. Aber ich war ihre erste Beziehung. Mhm. Mhm. Und das einige Tage bevor sie ins Krankenhaus dann endgültig gegangen ist, sagte sie zu mir, du warst meine große Liebe und du wirst es auch immer bleiben. Mhm. Das wirst du schön. Nicht vergessen. Ja, wie wunderschön, das wirst du nie vergessen. Nein. Das ist ja wie eine Überschrift über alle Erinnerungen, ja, die du natürlich mit dir verbindest. Aber ich weiß nicht mehr, was ich darauf gesagt habe, ob ich überhaupt irgendwas darauf geantwortet habe. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Es sind so viele Dinge, sind gelöscht bei mir. Also ich verdränge sehr viel, weil... Ja, es kann auch der Schock sein, dass man das einfach vergessen hat. Ja. So, das Ganze war jetzt, am 4.1. ist sie gestorben, sagst ja. du? In diesem Jahr, 2007. Ja, genau, 14.25 Uhr, das weiß ich noch ganz genau. Ja, ja, sowas vergisst man dann nie, das Nein. weiß man auf die Minute genau. Ja. Das war die große Liebe deines Lebens, es ja. muss eine ungeheure Katastrophe für dich sein, dass sie gestorben ist. Ja. Weil ihr wart beide jung, ihr hättet noch viele Jahre, Jahrzehnte miteinander verbringen können. Ja, natürlich, jetzt, ich hätte noch so viel erleben können. Jetzt meldest du dich bei diesem Thema, ich liebe das Leben. Haderst ja. du nicht mit dem Schicksal und mit dem Leben an sich? Es ist bei mir sehr ambivalent. Ich liebe das Leben, es ist wunderschön. Mhm. Es ist wunderschön, wenn ich draußen höre, wie Kinder spielen und lachen. Es ist wunderschön, meine Katzen zu sehen, wenn die spielen. Und oder ich bin ja auch in einer neuen Beziehung. Bist du schon in einer neuen Beziehung? Ja. Das hat funktioniert? Ja. Ja, das funktioniert? Ja. Mhm. Und wie gesagt, ich war mit Mo, mit meiner Ex-Partnerin, die verstorben ist, wir waren schon einige Zeit vorher nicht mehr offiziell. Genau, hast du gerade gesagt, ja. Mhm. Und wie geht denn deine neue Partnerin damit um, dass da ja eigentlich immer auch noch ein Mensch dabei ist, in der Erinnerung bei dir? Ja, ja, also sie geht sehr gut damit um, vielleicht auch wegen ihrem Beruf, sie ist Sozialpädagogin, vielleicht hat es vielleicht ein klein wenig damit zu tun, ich weiß es nicht. Sie sagt, sie hätte sich mit Mo sicherlich sehr gut verstanden. Aber die beiden kannten sich nicht? Nein. Nee. Aber sie war auch in der Todesminute, war sie bei mir, also sprich auch bei meiner Ex-Partnerin mit am Bett. Ach so, das heißt, dieser Kontakt, deine neue Partnerschaft, gab es damals schon, als sie gestorben ist, im Januar? Ja, wir haben uns im Oktober kennengelernt. Das war die Zeit, wo meine Ex-Partnerin so erkrankt ist, ja. Hat die Ex-Partnerin das noch mitbekommen, dass es eine neue Frau gibt an deiner Seite? Sie, ja, aber ich weiß nicht, ob sie das wirklich so bewusst miterlebt hat. Ja, ja. Also sie war schon sehr beeinträchtigt. Ertappst du dich dabei, dass du deine neue Freundin mit deiner verstorbenen Freundin vergleichst? Ja, ja. Mhm. Das ist sicher schwierig oder nicht schön, manchmal. Nein, irgendwie nicht. Aber es ist irgendwie, sagt mir auch mein Gefühl, beide hätten sich sehr gut verstanden. Mhm. Das weiß ich. Und du weißt auch, dass deine verstorbene Freundin dir alles Glück der Welt gewünscht hätte und auch natürlich dir so eine Beziehung gegönnt hätte. Ja, ja. Insofern ist das alles ganz, ganz klar und alles geregelt innerlich für dich. Nein, bei mir herrscht Chaos. Wegen der neuen Beziehung? Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, ja. Mhm. Mhm. Auch. Obwohl ihr ja schon getrennt wart, ne? Ja, ja. Mhm. Aber du liebst deine neue Freundin auch sehr. Ja, sehr. Ja. Aber ich liebe halt auch noch meine Ex-Partnerin. Ja, aber ich glaube, das ist auch normal. Und ich glaube, diese Lieben kann man sehr gut parallel auch laufen lassen in sich und parallel leben. Mhm. Ich glaube, dass das gar nichts Verwerfliches ist oder Schlimmes. Eigentlich ist es ein großes Glück, dass du eine neue Freundin hast, weil dadurch die Trauer und auch die Verzweiflung sicherlich etwas abgefedert wird. Mhm. Als wenn du ganz alleine jetzt dastehen würdest. Mhm. Und ich glaube auch, dass eine große Liebe immer gesagt hätte, und in deinem Fall war es ja wohl auch so, oder wäre es auch so gewesen, wenn ich nicht mehr da bin, will ich, dass du glücklich bist. Mhm. Und ich glaube, das ist das Tröstliche überhaupt, dass du in ihrem Sinne auch weiterlebst, ohne sie zu vergessen. Du liebst sie ja weiter. Ja. Also ich finde, dass das nur Gegensätze im ersten Moment sind, wenn man das so sieht. Und es gibt ja viele auch schäbige Urteile, wenn Frauen oder Männer, die gerade einen Partner verloren haben, sich neu verlieben, dass die Umwelt dann sagt, ah, wie geht das denn? Und schon wieder eine neue Liebe, hast du den anderen schon vergessen? Ich finde das sehr leichtfertig, und da sollte man als fremder Mensch gar nicht drüber urteilen, überhaupt nicht. Mhm. Ich finde es sehr schön für dich, dass du eine neue Freundin hast. Und ich habe gemerkt, in all den Erzählungen, jetzt, die du mir gerade hier berichtet hast, wie sehr und tief die Liebe auch zu deiner verstorbenen Freundin. Ja, sehr. Also sie wird immer in meinem Herzen bleiben. Mhm. Es wird sicher dann auch noch eine Zeit brauchen, bevor du so deine, ja, so einen Weg gefunden hast, dass du das alles so für dich in eine Ordnung bekommst. Ich hoffe, dass ich das irgendwann hinkriege, ja. Mhm. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich gehe meiner Ex-Freundin fremd. Mhm. Wo das ja eigentlich absurd ist. Das ist absurd, ja. Aber vielleicht gehört das auch wieder dazu, dass man das für eine gewisse Zeit auch so empfindet und dass das auch normal ist. Hm. Die Grundlage deines Handelns ist unser Thema, ne? Ich liebe das Leben. Ja. Ja. Das Leben ist wunderschön. Ja. Aber wenn ich was Schönes sehe, dann denke ich immer, warum kann Mo das jetzt nicht sehen? Warum kann sie das jetzt nicht miterleben? Warum können wir das nicht gemeinsam erleben? Das ist immer so ein Hin und Her. Liebe Elke, danke, dass du so offen hier gesprochen hast. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Und ich wünsche dir und deiner Freundin alles Liebe und alles Gute. Ja, danke schön. Und ich glaube, dass du völlig im Recht bist und alles richtig machst. Ich bin davon überzeugt, wirklich. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Danke, ciao. Und mein nächster Anrufer zum Thema Ich liebe das Leben ist der Luciano, 25 Jahre. Hallo. Ja, grüß dich, Domian. Hallo, Luciano. Ein Italiener? Nein, ein Aachener. Ein Aachener. Ja. Luciano, wieso hast du dich gemeldet zu unserem Thema heute? Ja, weil ich liebe das Leben, seit ich vor 3 Jahren meine jetzige Frau kennengelernt habe. Ja. Und als ich dann hörte, dass heute das Thema Ich liebe das Leben heißt, dachte ich, dann muss ich einfach zu anrufen. Also ist das dann, ich gehe davon aus, dass das etwas ganz Besonderes ist zwischen euch beiden. Ja, das ist es wirklich. Erzähl mal. Also wir haben uns vor 3 Jahren durch Zufall kennengelernt. Was war das für ein Zufall? Ich wohnte damals in Malmö in Schweden. Oh. Und was hast du da gemacht? Ich habe studiert. Ah ja. Und meine Frau, die Dänin ist, die ist dann gerade nach Aachen gezogen. Aha. Meine Heimatstadt. Und dass ich dann zum Rückweg war nach Schweden und meine Frau von Aachen nach Dänemark gefahren ist zu ihren Eltern, ja, haben wir uns im Nachtzug von Köln nach Kopenhagen zufällig begegnet. Ja. Und zufällig? Habt ihr in einem Abteil gesessen oder wie? Ja, genau. Ja. Und zufällig hatten wir gerade das gleiche Buch dabei. Nämlich? Der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Ah ja. Das ist, glaube ich, ziemlich populär geworden. Ein sehr populäres Buch, natürlich, ja. War es damals noch nicht. Ja. Und deshalb habe ich sie gleich darauf angesprochen, ob sie denn auch was mit Sprache macht. Perfekt. Und da hatte man gleich einen Gesprächsstoff. Ja, genau. Ja. Ne? Wir, ja, waren beide Übersetzer und das traf sich einfach. Ja. Und wir wollten uns beide selbstständig machen und das Geschäft größer machen. Und dann haben wir uns sicherheitshalber mal die Telefonnummern gegeben. Ja. Damit wir in Kontakt bleiben, rein beruflich natürlich. Mhm. Dann hat sich das so ein Jahr hingezogen, wo wir uns eigentlich kaum begegnet sind. Eigentlich, wir sind uns gar nicht begegnet. Ach, ein ganzes Jahr? Also ja, da wurde nicht mal gleich ein paar Tage später mal telefoniert? Nee. Aber jeder hatte die Telefonnummer des anderen? Ja, das hatten wir. Und die Nummer lag dann bei dir so irgendwie in der Ecke oder war gespeichert? Ja, die lag mehr oder weniger in der Ecke. Ja. Weil ich wirklich dann dachte, falls da mal eine Frage ist oder so. Eine sprachliche genau. Problemstellung auftaucht. Genau, rein geschäftlich. Natürlich. Ja, und dann, nach einem Jahr gab es dann den ersten Telefonkontakt wieder? Ja, wir hatten uns zwischendurch mal vielleicht einmal per Telefon verständigt. Aber als ich dann ja nochmal meine Eltern besuchen ging in Aachen, habe ich einfach vorgeschlagen, dass wir uns mal treffen in Aachen. Genau, weil sie ja nun in Aachen war. Genau. Mhm. Und das war eigentlich ein sehr, sehr schönes und angenehmes Treffen. Ja. Wobei wir eigentlich uns da überhaupt nicht näher gekommen sind. Ja. Das verging dann nochmal ein halbes Jahr. Ich bin dann wieder zurückgefahren nach Schweden. Ja. Und vor anderthalb Jahren hat sie dann eine neue Stelle in Kopenhagen bekommen. Aha. Und ja, so kam es dann, dass wir uns dann häufiger gesehen haben, weil wer diese Geografie ein bisschen kennt, der weiß, dass Malmö liegt genau auf der anderen Seite vom Öresund. Ja. Da braucht man dann nur über die Brücke zu fahren. Ja. Und das hat natürlich geführt, dass wir uns ganz oft getroffen haben. Und dann kam irgendwann der berühmte Moment, wo es geschnackelt hat. Ja, wo sie einfach bei mir irgendwann im Auto saß und gesagt hat, so jetzt sind wir ja zusammen. Und da hast du gesagt, ja, wir sind jetzt zusammen. Stimmt eigentlich. Ja. Das hat sich einfach so ergeben und einfach dadurch, dass wir so geografisch so nah zusammen waren, musste das einfach so kommen. So, und jetzt wohnt ihr beiden Süßen, wohnt jetzt in Aachen? Wir wohnen beide in Kopenhagen. Ach, in Kopenhagen? Ja. Ach so, weil du gerade, ach so, und du rufst jetzt auch aus Kopenhagen an? Genau, ja. Ach so, das ist ja lustig. Und ihr habt arbeitet gemeinsam auch? Ja, wir haben eine gemeinsame Firma. Wir haben das wahrgemacht, dass wir beide selbstständig als Übersetzer arbeiten. Ja. Haben ein Übersetzungsbüro hier in Kopenhagen. Das ist ja super. Das ist ja super. Und seid richtig groß verliebt. Ja, und nicht nur das. Also wir sind uns beide sicher, dass wir eigentlich am Ziel angekommen sind. Das ist natürlich ein großes Wort. Ja. Wie alt ist sie? Du bist 25 und sie ist... Meine Frau ist 34. 34. Du sagst, meine Frau, wann habt ihr geheiratet? Letztes Jahr im November, also ein Jahr her. Also da ist jetzt aber auch alles dann ganz gleich Nägel mit Köpfen gemacht worden. Oder? Ja. Und es war also überhaupt keine Frage von Anfang an. Das ist ja verrückt, wie das Schicksal so spielt, ne? Im Zug kennengelernt, durch ein Buch ins Gespräch gekommen. Ja. Und schon entscheiden, das war so ein Moment, wo sich so... Ja, die Weichen gestellt haben fürs Leben, ne? Ja. In dem Moment. Absolut. Ja. Also es war der Moment, und wo man, ich bin eigentlich nicht abergläubig, mhm, aber ich denke nicht, dass es hätte anders laufen können. Mhm. Also resultiert jetzt dein Dich-Melden zu unserem Thema, ich liebe das Leben, sehr aus dieser Liebe und diesem Glück, in dem du im Moment, in dem Moment richtig schwimmst wahrscheinlich. Ja. Ja. Absolut. Also es ist kein Gefühl, dass sich verändert oder verändert hat, sondern ja, es ist einfach ein Gefühl, das gleichbleibend ist. Und im Nachhinein muss ich sagen, also wenn ich das gewusst hätte, dass es so eine Art von Liebe gibt, dann hätte ich mir vorher in meinem Leben nie Sorgen gemacht. Wow. Das ist, ja. Dann hätte ich das alles viel lockerer gesehen. Ne? Das ist ja leider so eine Sache, dass jeder so etwas nicht erlebt. Ne? Ja, das denke ich auch oft. Ja, das ist so. Ich schaue ja oft deine Sendung schon seit 95, mhm, mit manchen Pausen dazwischen. Und ich höre ja oft, dass Leute oft sich so schwer tun in ihren Beziehungen und so traurig, ja, manchmal sind, wenn es dann nicht klappt. Ja. Dann ist es natürlich leicht gesagt, ja, dass ich denke, ja, wenn sie nur den richtigen finden würden, dann würden sie das merken. Das Glück ist ungerecht. Es ist sehr ungerecht, mhm, ja. Mhm. Warst du denn vorher, vor dieser schönen Liebe, vor dieser großen Liebe, auch eher ein optimistischer Mensch oder so normal? Normal. Mhm. Und wenn man mich gefragt hätte, also liebst du das Leben, dann hätte ich erstmal gesagt, so schlecht ist das Leben nicht. Boah. Aber nicht mit so einer Euphorie hättest du es nicht gesagt. Nein. Nee. Es gibt ja so einen ganz tollen alten Schlager von Vicky Leandros, kennst du den? Nee. Da singt sie, was kann mir schon geschehen, denn ich liebe das Leben. Das ist mittlerweile so ein Kultsong in der schwulen Szene auch geworden. Und wenn dieses Lied irgendwo spielt, dann johlen die Jungs. Das ist wirklich ein schönes altes Lied, ja, ein alter Schlager. Also, Luciano, man kann uns offensichtlich dann in Kopenhagen sehr gut empfangen. Ja, also durch das Internet. Also durchs Internet, verstehe. Nicht übers Fernsehen. So weit geht's noch nicht. Ja. Also, ich freue mich sehr für dich und für euch. Ja, und wünsche euch weiter alles Glück der Welt, und damit es ewig hält und ihr ein tolles Leben in den nächsten Jahrzehnten haben werdet. Ja, danke. Und ich freue mich, dass wir uns mal gesprochen haben, da ich dich schon so über ein Jahrzehnt höre. Das ist wirklich verrückt, ja. Dann finde ich das auch toll, dass du durchgekommen bist und dass wir haben sprechen können. Wenn du mir noch einen Satz erlaubst, ich will noch gern sagen, dass du machst das wirklich sehr professionell und sehr, sehr gut, weil es ist wirklich sehr schwer, jeden Tag mit so vielen verschiedenen Themen konfrontiert zu werden. Und sich so professionell wieder immer dazu zu verhalten, das finde ich schon ist eine große Leistung. Ich danke dir sehr herzlich. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute und schöne Grüße in den Norden. Ja, danke schön. Tschüss. So, tschüss. 0800 220 50 das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns kostenfrei erreichen könnt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Heute zu dem Thema Ich liebe das Leben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die dieses so richtig aus tiefer Seele heraus sagen. Weil sie vielleicht im Moment in einer wahnsinnigen Glücksphase sind wie Luciano gerade, oder vielleicht auch, weil ihr, obwohl ihr Pech habt und es euch schlecht geht, eine Grundstimmung habt, die einfach nur, ja, die besagt ganz einfach, ich liebe das Leben. 0800 220 50 50. Ah, jetzt freue ich mich auf die 15-jährige Svenja. Hallo Svenja. Hallo. Hallo Svenja. Svenja, du machst bitte den Fernseher und den Ton des Radios ganz aus oder ganz drehen, ganz runter. Okay. Dann können wir besser sprechen. Okay. So, schön, dass du da bist. Ja. Und du bist auch eine große Befürworterin des Lebens. Natürlich, ja. Erzähl mal, warum? Also einfach, ich liebe das Leben und ich suche auch irgendwie diesen Zusatz mit der schwierigen Situation. Mit der schwierigen Situation, aha. Also da ist schon ein bisschen auch eine Schattenseite in deinem Leben. Aber die ist jetzt größtenteils überstanden. Erzähl mal, was war da geschehen? Am Anfang der Sommerferien wurde bei mir Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Wann wurde das diagnostiziert? Am Anfang der Sommerferien. In der Mitte der Sommerferien, ja, dieses Jahr. In diesem Jahr Lymphdrüsenkrebs? Ja. Wie hat sich der bemerkbar gemacht? Ich hatte einen Knubbel über dem Schlüsselbein und bin damit halt zum Arzt gegangen, und die hat dann halt gesagt, ich soll ins Krankenhaus gehen. Mhm. Und Dani hat gesagt, dass es operativ entfernt werden muss, aber das ist halt nichts mehr, das ist nicht schlimm und so, das wird schon nichts sein, weil die vergrößern sich schon mal, wenn man erkältet ist oder so. Mhm. Und und dann haben die das halt entfernt, haben die ganze Zeit gesagt, das ist nichts, das ist nichts. Und dann nach einer Woche kam halt der Befund, dass es halt doch was ist. Haben die den Befund dir gleich gesagt oder deinen Eltern? Meine Mutter und mir zusammen. Deine Mutter und dir zusammen. Ja. Das heißt, du warst auch mit die Erste zusammen mit deiner Mutter, die es dann gehört hat. Ja, aber wir wussten am Anfang noch nicht, dass es Krebs ist. Also die haben halt mit ihrem Fachjargon da irgendwie gesprochen, und wir haben es halt nicht, wir haben nie Krebs das Wort benutzt. Ach so. Das haben wir dann halt durch eigene Recherchen sozusagen rausgefunden. Ach so, die haben das nicht so klar ausgedrückt. Nee, nicht im ersten Gespräch, halt später dann schon. Verstehe. Aber als ihr das dann rausbekommen habt, wie war das denn, was war das denn für ein Gefühl für dich? 15 Jahre und Krebs. Ja, das war schon ein Schock für mich. Mhm. Also, habe ich halt nicht mit gerechnet eigentlich. Nein, aber, natürlich nicht. Ich war, unsere Familie ist halt im Allgemeinen schon ziemlich vorbelastet sozusagen. Also, es ist auch ziemlich komisch, weil ich habe erst dieses Jahr irgendwann mal ganz spontan bei einem Fall den Heulkrampf bekommen. Und dann hat dann gesagt, ja, ich krieg ja sowieso irgendwann Krebs, Und dann meine Freundin nach so einem Quatsch und so, das kriegst du ja nicht und so, bist du noch so jung. Und ich so, doch, ich weiß das. Und dann ein paar Monate später war es soweit. Das hast du so gesagt mal. Wie kommt das? Weil es in der Familie viele Krebserkrankungen gibt? Ja, also meine Großmutter und mein Großvater, meine beiden Großväter und meine Großmutter, seitdem die ungefähr 20 war, die hatten alle schon Krebs. Ach so. Und Ja. Kann man sagen, das ist so eine genetische eine Veranlagung. Ja, also keiner hatte diese Art Krebs, aber. So, jetzt ist das diagnostiziert worden, 15 Jahre Lymphdrüsenkrebs. Was wurde dann unternommen? Wir reden vom Sommer 2007, ne, als das rauskam. Was wurde mit dir gemacht? Nachdem es diagnostiziert war, wurde ich erstmal zu einer Onkologin, also zu einer Krebsspezialistin geschickt. Mhm. Und da wurde eine Knochenmarkspunktion gemacht. Mhm. Und dann wurde ich weitergegeben in die Uniklinik. Mhm. Und da wurden dann halt alle möglichen Screenings, also irgendwelche Untersuchungen gemacht. Ja. Und dann hat halt die Chemotherapie angefangen. Ach, das musstest du dann machen? Ja. Ja. Sind Chemotherapien ja oftmals sehr, sehr belastend für die Menschen und alles andere als leicht wegsteckbar. Wie war es bei dir? Also die war relativ kurz, es waren nur zwei Blöcke, also zwei Perioden sozusagen, zwei Durchgänge. Ja. Eigentlich habe ich die relativ gut verkraftet. Ja. Zwischendurch hatte ich halt mal ein paar Probleme, aber also nichts wirklich gravierendes, also andere haben da schlimmere Probleme. Ja. Waren denn schon irgendwo anders noch Krebszellen entdeckt worden oder Tumore entdeckt worden? Im Brustkorb. Mhm. Es waren zwei Stellen insgesamt, zwei Tumore. Ja. Und das ist durch die Chemotherapie reduziert und geschrumpft? Also ich bin ja jetzt mit der Chemo bin ich fertig und jetzt laufen gerade die Untersuchungen, ob es jetzt wirklich weg ist. Ach so. Die größte Untersuchung ist jetzt die wichtigste, ist jetzt gelaufen. Mhm. Und da ist halt rausgekommen, dass nichts mehr da ist, aber es gibt halt nur weitere. Gratulation. Also das Ergebnis weißt du schon von der großen Untersuchung, da haben die gesagt, das ist alles jetzt im Moment in Ordnung. Ja, und dass ich keine Bestrahlung brauche. Also das war die Frage halt, ob ich keine Bestrahlung brauche. Ach so, was ja auch schon mal sehr schön ist und sehr gut ist, dass du die Belastung nicht mitmachen musst. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ist das erstmal ein schwerer Schock und jetzt eine Erleichterung? Ja. Natürlich muss man das Ganze jetzt im Auge behalten, ne? Ist ja klar. Ja, ich muss jetzt so alle paar Monate oder das wird dann halt immer größere Abstände und muss halt immer wieder zu irgendwelchen Untersuchungen gehen. Ja. Aber auch da könnte man natürlich sagen, dass manch einer vielleicht, je nachdem wie man so gestrickt ist innerlich, dass man auch mit 15 da irgendwie völlig zusammenkracht und ganz missmutig und traurig wird. Aber du sagst, du liebst das Leben. Ja, auf jeden Fall. Also ich respektiere das jetzt, sage ich noch mehr und freue mich mehr, dass ich lebe sozusagen. Mhm. Und ja, also eine Zusammenkracht, also ich meine, ich habe schon, also einmal habe ich halt geweint, als ich erfahren habe, dass ich in der ganzen Therapie nicht in die Schule gehen darf. Mhm. Mhm. Und dass halt meine Haare rausfallen. Denn das war eigentlich klar, aber ich weiß, das war ein Schock für mich. Aber die Haare, die sind dann auch rausgefallen? Ja, also ich habe eine Glatze im Moment noch, aber die fangen schon langsam wieder an zu wachsen. Ja, das wächst dann ja auch nach. Und haben denn da irgendwelche Leute blöd auf dich reagiert wegen der Glatze? Die Wunden sitzt, also manche Leute treffe ich halt und die wissen das vorher nicht, auf irgendwelchen Partys oder so. Ich meine, ich habe ja jetzt nicht irgendwie eine Telefonkette gestellt oder so. Ja. Die wissen das dann halt nicht, weil ich die nicht so gut finde. Und dann gucken die ein bisschen komisch, aber es wundert mich auch immer wieder, dass ich mich gar nicht drauf anspreche oder so. Also ja, ich glaube, dass die Leute genauso wie bei allen schwierigen Sachen entweder gar nicht damit konfrontiert werden wollen, dass es so was Schlimmes und Trauriges gibt, oder dass die unsicher sind und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja, vielleicht sind sie auch gar nicht sicher, ob das überhaupt jetzt wegen Krebs ich eine Glatze habe, oder? Genau. Oder haben einfach auch Scheu zu fragen, bist du schwer krank, weil sie dir vielleicht nicht zu nahe treten wollen und so weiter. Das hat vielfältige Gründe. Ja. Bei der Behandlung im Krankenhaus, bist du da oder hast du da jüngere Leute so in deinem Alter, so 15, 16, 14, in dem Alter kennengelernt, die auch eine solche Erkrankung haben? Ich war auf der Kinderkrebsstation. Ah ja, dann hast du natürlich ganz viele kennengelernt. Ja, also die sind eigentlich fast alle jünger, ich war eigentlich die Älteste. Sind die auch alle so tapfer damit umgegangen wie du? Oder gab es da schon welche, die sehr traurig waren und sehr... Ja, schon. Mhm. Es gab auch welche, denen es richtig schlecht ging und so. Mhm. Und also. Aber das kann man ja auch keinem Menschen zum Vorwurf machen, da ist ja jeder anders, ne? Ja, die sind ja auch noch kleiner, also manche können ja auch gar nicht reden, manche schreien ja auch nur die ganze Zeit. Mhm. Keine Ahnung, also das ist schon unterschiedlich, aber im Allgemeinen ist überhaupt nicht so eine Stimmung gewesen, irgendwie, wir werden alle sterben oder so, also das gab's gar nicht. Hast du dir denn mal so ein paar Sekunden darüber Gedanken gemacht, was wäre, wenn es jetzt schlimm endet, oder hast du das gar nicht zugelassen? Eigentlich hatte ich eigentlich auch nicht wirklich die Angst. Also ich meine, klar, direkt nach der Diagnose, bevor ich dann mehr über die Krankheit wusste und so, hatte ich schon so ein paar Befürchtungen, aber das war eigentlich nur ganz kurz, weil eigentlich ist bei der Krankheit allgemein die Heilungschancen über 90%. Die ist ja gut, wenn man das rechtzeitig erkennt, hast du recht, da ist die Heilungschance sehr groß. Ja. Machst du jetzt aufgrund, das war ja schon ein Schock, den du jetzt erlebt hast im Sommer, meinst du, dass du jetzt irgendwie ein bisschen anders, in irgendeiner Weise anders lebst als vorher? Also ich würde sagen, ich sage den Leuten, die ich mag, dann sage ich denen das eher und ich weiß nicht, zeig sozusagen meine Gefühle und meinen Freunden sage ich eher, dass ich froh bin, dass ich sie habe und das, ja. Das finde ich auch sehr, sehr toll und sehr nett, dass du das so sagst. Ja. Das zeigt einem, dass wenn man mal einmal so hart getroffen wurde, dass man dann auch einfach mehr sein Herz zeigen sollte anderen Menschen. Ja, auf jeden Fall. Und man sollte es auch genießen, was man hat und keine Ahnung. Also das ganze Leben einfach ist eigentlich viel toller, als man denkt, wenn man einfach nur so dahin lebt, wie ich das halt vorher auch gemacht habe. Ja, klar. Ja. Svenja, 15 Jahre alt. Ich freue mich sehr, dass die jetzt diese Ergebnisse so gut, die Untersuchungen so gut verlaufen sind und die Ergebnisse gut waren. Ja, ich mich auch. Und hoffe, drück wirklich ganz, ganz fest die Daumen, dass das auch so bleibt. Ja, danke schön. Und dass du ganz fit und gesund bleibst in der nächsten Zeit. Ja, danke. Alles Liebe, alles Gute. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50. Oh, jetzt werden wir noch ein bisschen jünger. Laura ist hier. Laura ist 14. Hallo, Laura. Hallo? Hallo. Hallo, Laura. Schön, dass du da bist. Ja. Zu so später Stunde noch auf. Ja. Wie kommt das? Ja, also ich wollte dir mitteilen, dass ich auch das Leben liebe. Mhm. Und warum? Ja, also meine Eltern hatten vor 3 Jahren einen Autounfall. Mhm. Und dabei sind die halt ums Leben gekommen. Mhm. Vor 3 Jahren? Ja. Ja, beide sind gestorben dabei. Ja. Da warst du 11 Jahre alt. Ja. Mhm. Und seitdem lebe ich halt bei meinen Großeltern. Mhm. Ja, und seit diesem Autounfall habe ich halt auch das Leben schätzen gelernt und man soll sich halt über alle Sachen freuen. Mhm. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das im ersten Moment du natürlich sehr, sehr, sehr, sehr traurig warst, als das passiert ist damals. Ja, also es war halt auch schwer, bis ich das begriffen habe. Mhm. Ja, mit 11 Jahren glaubt man das ja vielleicht noch gar nicht, dass das dann so ist, dass die Eltern nie wiederkommen. Ja, also meine Großeltern haben mich dann auch so gut wie möglich in dieser schweren Situation versucht getrösten und alles, aber ja. Das hat halt auch nicht alles immer so gut geklappt und so, aber das Leben muss ja dann trotzdem weitergehen. Ja, hast du denn auch noch Geschwister? Nee. Du bist Einzelkind gewesen, deine Eltern? Ja. Mhm. Wie hast du denn so deine Eltern in Erinnerung, deine Mama und deinen Papa? Was waren das so für Leute? Ja, also wenn ich mich so zurückerinnere, dann kann ich mir das auch gar nicht mehr richtig vorstellen, wie das früher war. Mhm. Aber man sieht die ja immer wieder auf Fotos und alles. Mhm. Hast du denn damals, auch wenn du das irgendwie nicht so richtig begriffen hast, wahrscheinlich schon auch viel geweint die erste Zeit, oder? Ja. Mhm. Warst du denn damals, weißt du das noch, mit auch auf der Beerdigung deiner Eltern? Ja. Das warst du auch. Mhm. Wie hast du das in Erinnerung? Ja, also das war auch kein schöner Tag. Mhm. Jetzt erstaunt mich das, dass du das so sagst. Du bist erst 14 Jahre alt und hast so einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten, wie kaum jemand sonst, dass du sagst, ich liebe das Leben. Ja. Versuch mir das mal noch ein bisschen näher zu erklären. Ja, also seitdem der Autounfall da passiert ist, habe ich halt auch richtig mitgekriegt, was Glück bedeutet. Was Glück bedeutet? Ja, und dass man halt alle Sachen, die man so mitkriegt, so pro Tag, also wo einem so passieren, dass man da sich drüber freuen sollte. Mhm. Und, ja. Du meinst, das ist so eine Folge dieses Unglücks, dass du da, ja, sagen wir mal, einen klaren Blick drauf hast, dass du das genauer wahrnimmst, besser wahrnimmst als früher. Ja, also früher war mir das gar nicht so bewusst, wie glücklich das mich macht und so und wie froh ich sein kann, dass ich Eltern hatte. Mhm. Und mittlerweile, also wenn ich mich da so zurückerinnere, dann Ja, dann wird das alles ganz anders wahrgenommen. Mhm. Ja, da hat man ganz viele Sachen einfach so als Selbstverständlichkeit hingenommen, ne? Das war dann halt so. Mhm. Mhm. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Da haben sich schon schlaue Männer in vielen Jahrhunderten den Kopf drüber zerbrochen. Aber ich frage es dich trotzdem mal, weil du es gerade so gesagt hast. Was ist denn für dich Glück? Ja, Glück ist einfach eine Familie zu haben und Freunde zu haben, die sich um jemanden kümmern. Mhm. Ja. Und das ist dann ein großes Glück, dass du deine Oma und deinen Opa hast? Ja, also wenn ich sie nicht hätte, dann wüsste ich auch an manchen Tagen gar nicht, was ich machen würde. Ja. Also das ist dann wirklich ein großes Glück in dem Unglück, was dir damals widerfahren ist. Ja. Und dann gibt es Freunde um dich herum, Schulfreunde oder Freundinnen, nahe Leute auch. Ja. Ja. Mhm. Laura, das finde ich eine ganz tolle Sache, was du mir gerade erzählt hast. Und ich glaube, dass das sicher für dein ganzes Leben dich begleiten wird, so diese Meinung, die du mir gerade gesagt hast. Mhm. Und ich bin sicher, wenn deine Mama und dein Papa das irgendwie mitbekommen sollten, sind die verdammt stolz auf dich, dass du so denkst und dass du dein Leben so siehst. Ja. Das finde ich ganz toll. Mhm. Jetzt erzähl mir doch mal, wissen denn Oma und Opa, dass du so spät noch Fernsehen guckst oder Radio hörst? Ja. Wissen die? Mhm. Das heißt, du darfst das. Du musst morgen früh auch nicht so früh raus? Nee. Na, dann ist doch alles im grünen Bereich. Ja. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Und ich bin sehr stolz, dass wir beide uns haben unterhalten können. Mhm. Wünsche dir alles Liebe und grüß mal Oma und Opa herzlich von mir. Ja, danke. Und ich möchte auch noch alle meine Freundinnen grüßen, Alessia und so. Ja. Das ist jetzt alles über den Sender gegangen. Ja. Liebe Laura, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, jetzt machen wir einen Sprung im Alter von 14. auf 63 und ich begrüße ganz herzlich die Amelie und die ist 61 Jahre alt, wie gesagt. Richtig. Hallo Jürgen, schön mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich, dass du da bist, Amelie. Auch zu unserem Thema, ich liebe das Leben. Richtig. Ja. Ich habe also seit 40 Jahren den Morbus Crohn. Das ist eine schwere Darmerkrankung. Richtig, mit sehr vielen Operationen, sehr vielen schweren Operationen. Mhm. Dann hat man voriges Jahr bei mir ein Lymphom festgestellt. Was ist das? Das ist Krebs. Und zwar war das nicht zu operieren und das war riesengroß, das war 18 mal 14 mal 14 Zentimeter. Das war ein Krebs im Darm? Nein, das war ging um die Bauchschlagader. Ach so. Also im Oberbauch im Endeffekt. Ja. Das hatte mit der Darmgeschichte gar nichts zu tun. Ach so. Mhm. Dann habe ich also eine ziemlich harte Chemo bekommen, die ich aber sehr gut verkraftet habe. Und dieses Jahr hat man festgestellt, dass also mein Herzmuskel geschwächt ist durch die Chemo und jetzt habe ich noch einen Defibrillator eingesetzt gekriegt. Erklär uns da das auch, was das ist? Das ist quasi ein Herzschrittmacher, der aber nicht das Herz antreibt, sondern bremst. Ach so, der ist bremst, weil es bei dir zu schnell tackerte, das Ganze. Richtig. Ja, ja. Also mein Herzmuskel hat nicht mehr richtig gearbeitet. Ja. Und wenn dieses Herzflimmern dann auftritt, dann bekomme ich also quasi einen elektrischen Schlag. Verstehe. Ja. Und ich muss sagen, dass ich trotz allem sehr, sehr gerne lebe. Ich wollte gerade sagen, wie Wahnsinn, dass du das sagst. Du bist ja nun sehr gebeutelt vom Schicksal. 40 Jahre Morbus Crohn, das ist ja nun schon eine sehr schwere und lange Krankengeschichte. Obwohl, das hat mir nie sehr viel ausgemacht. Ich habe zwei Kinder gekriegt, ich war glücklich verheiratet. Also das war alles nicht so schlimm. Ich habe also schon mal versucht, bei dir anzurufen, weil damals ein junger Mann die Diagnose bekommen hatte und quasi sich das Leben nehmen wollte. Ja. Ne? Ja, hast du auch einen künstlichen Darmausgang? Nein, das habe ich nicht. Das ist du? Also Gott sei Dank vermieden worden bis dahin. Ne? So, dann kam die Krebserkrankung, dann die Geschichte jetzt mit dem Herzen. Richtig. Und trotzdem eine optimistische Frau. Ja, also bin ich immer gewesen. Ja. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht verkraftet. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass man, wenn man so grundoptimistisch ist, dass man dann auch mit so schweren Erkrankungen oder Schicksalsschlägen einfach besser umgehen kann. Das stimmt. Und ich, meine Tochter sagt immer, dir sieht man nicht an, dass du überhaupt krank bist. Vor was hast du überhaupt Angst? Eigentlich vor nichts. Nee, also ich muss sagen, ich habe auch keine Angst vorm Sterben. Immer wenn dann so eine Geschichte kam, dann habe ich gedacht, okay, das ist halt so. Mhm. Und das ist Schicksal und da kannst du sowieso nichts dran machen, da muss man einfach durch. Dann würdest du sagen, okay, dann ist meine Zeit halt abgelaufen, dann richtig, soll es so sein. Dann muss man durch und Schluss. Ne? Was will man machen? Aber vielleicht ist das auch eine tolle Grundhaltung, dass jemand, der zu sehr am Leben klammert, vielleicht auch nicht so gelassen mit dem Leben umgehen kann. Das mag sein, mag natürlich sein. Wie geht es denn jetzt ganz aktuell heute gesundheitlich? Ich war letzte Woche bei der Onkologin. Der Tumormarker ist also im Normalbereich. Mhm. Ich habe vielleicht noch 8 Zentimeter von diesem Tumor übrig behalten. Das muss aber nicht heißen, dass der noch lebt. Mhm. Es kann sein, dass das nur Narbengewebe ist. Mhm. Ich fühle mich also ganz wohl, bin aber im Moment halt noch etwas müde, weil die Operation mit diesem Defibrillator noch nicht so lange her ist. Ja. Ich habe aufhören müssen zu arbeiten. Ich habe bisher auch immer noch gearbeitet, ein paar Tage. Das auch noch. Aber ich darf im Moment kein Auto fahren. Ne? Ach so, was hast du gearbeitet? Ich war im Büro. Im Büro. Ja. Mhm. Ist ja im Moment dann so eine Phase, wo sich das so ganz gut anhört. Es stabilisiert sich und die Genesung schreitet voran, kann man sagen. Warst du denn, als du die Krebsdiagnose bekommen hast, auch von Anfang an so, dass du sagtest, okay, das kämpfe ich jetzt durch, oder warst du doch ein paar Tage niedergeschlagen? Ich war natürlich niedergeschlagen, das ist ganz klar. Mhm. Vor allen Dingen war es halt auch so, dass mir das unheimlich leid hat für meine Kinder. Und ich habe anfangs sogar überlegt, ob ich es ihnen sagen soll. Mhm. Denn meine jüngste Tochter, die war schwanger und die wartete jeden Tag auf das Baby. Mhm. Das war also schon heftig. Hast du es denn gesagt? Bitte? Hast du es ihnen gesagt, den Kindern? Ich habe es ihnen gesagt. Ja, finde ich auch besser. Ja. Ja. Und die haben also die ganzen Krankheiten mit mir super durchgestanden. Mhm. Auch jetzt mit dieser Herzgeschichte. Die waren jeden Tag im Krankenhaus, trotzdem beide kleine Kinder haben. Ja. Die brachten die Enkelkinder mit und die im Krankenhaus kannten die schon alle. Aber das ist ja auch toll, wenn man so krank ist und hat so ein festes Umfeld um sich herum, sei es Familie oder ganz tolle Freunde. Ja, das habe ich dazu auch noch. Super Freunde. Ja, aber das gibt einem ja auch ganz viel Energie, sowas. Richtig. Auch ein großes Glück. Wobei so ein Glück auch nicht nur vom Himmel fällt, sondern zum Beispiel was Freundschaften anbelangt, da muss man auch einiges für tun. Ja, aber meine Freundschaften, die sind also sehr langjährig. Die meisten habe ich schon über 20 Jahre. Ja gut, aber die werden gehegt und gepflegt. Richtig. Und du tust viel für deine Freunde und dann kriegst du es natürlich dann auch zurück. Richtig. Ja? Richtig. Und so ist es dann auch richtig. Ja. Also mir geht's gut. Das ist gut. Obwohl ich alleine lebe. Ja. Aber wie gesagt, meine Kinder, die sind sehr oft hier. Ja. Wohnen also auch in der Nachbarschaft. Ich habe einen kleinen Hund, mit dem ich also dann so langsam spazieren gehe jetzt wieder. Meine Freunde sind sehr viel hier. Ja. Alle Freunde stehen parat und ich finde das also toll. So, was ist jetzt, es hört sich gut an, es geht bergauf. Du bist, ich sag mal, erst 61 Jahre alt. Mhm. Was ist so ein Traum, den du dir gerne erfüllen möchtest? Was ist so ein Wunsch? Gibt es sowas? Ja, entweder in den Süden ziehen. Ziehen? Oder einen alten Bauernhof kaufen mit vielen Tieren. Ja, das ist ja toll. Das finde ich ja super, wenn man mit 61 noch so einen Traum hat und den auch eventuell sogar verwirklichen möchte. Ein Bauernhof mit Tieren? Ja. Oder in den Süden ziehen gänzlich? Ja. Das ist natürlich schwierig. Dann ist deine Familie nicht da, die Freunde nicht da. Das ist auch das, was mich im Moment noch zurückhält. Mhm. Ich habe allerdings in der Türkei auch Freunde, die dort wohnen, eine Freundin oder zwei Freundinnen. Und da wäre ich also nicht alleine. Ich kenne diese Bevölkerung da unten, diese deutsche Community, die kenne ich also schon sehr gut, weil ich seit Jahren dort in Urlaub hinfahre. Ja. Aber wie gesagt, die Kinder halten mich doch noch hier. Und weil die Enkelchen auch halt sehr klein sind. Kann ich verstehen und mir vorstellen. Ja. Also vielleicht gibt es dann eine Sache mit dem Bauernhof. Vielleicht ergibt sich das dann. Mal gucken. Amelie, ich freue mich, dass du bei mir in der Sendung warst. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und vor allen Dingen wirklich gute Gesundheit. Und Dankeschön. Weiterhin gute Besserung. Danke dir für die super Sendungen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist, da muss ich mir ja mal anschauen, wie spreche ich den Namen aus? Ladislas. Ladislas? Ja, hallo, guten Morgen. Ja, 45 Jahre. Habe ich das richtig gesagt? Ladislas? Ladislas, ja. Ladislas. Mhm. Ist das was ist das für ein Name? Woher kommt der? Der kommt ursprünglich aus dem Ungarischen. Meine Mutter ist gebürtige Ungarin. Ladislas. Sie ist in Deutschland geboren. Okay, 45 Jahre ist Ladislas. Ja. Und sagt auch, ich liebe das Leben. Richtig. Warum? Ja, das ist jetzt seit 6-7 Jahren so. Ich bin vorher eigentlich nicht ganz zufrieden mit meinem Leben und ganz glücklich mit meinem Leben gewesen. Mhm. Ich habe eine schöne berufliche Karriere, eine funktionierende Kindheit gehabt. Alles ist in bester Ordnung gewesen nach außen hin. Aber ich persönlich bin damit eigentlich nicht wirklich einverstanden gewesen. Weil? Wie soll ich das jetzt sagen? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass ich ein Familienvater und ein beruflicher Karrierist sein wollte. Mhm. Und musste dann allerdings feststellen, dass das nicht der Weg ist, auf dem ich mein Leben beschreiten kann und will. Und auf dem Weg bist du jetzt? auf diesem Weg bin ich jetzt, der mich glücklich macht. Was ist das für ein Weg? Ich bin ausgestiegen. Im Sinne von, ich habe den Beruf aufgegeben, den ich vorher gemacht habe. Ja. Und habe auch das klassische Familienleben hinter mir gelassen. Also, was genau war das für ein Beruf, den du ausgeführt hast? Ich war Pilot. Du warst Pilot? Ich war Pilot. Ah, du warst Pilot. Und Familie, wie viel, hast du Kinder? Drei. Drei Kinder. Drei Kinder und das Ganze mit zwei Frauen. Das heißt also, ich habe nicht einfach so hingeschmissen, sondern ich habe mir gesagt, du schaffst das. Ja. So, aus einem sehr, sehr interessanten Beruf, der für viele Menschen ein Traumberuf ist, Pilot aussteigen, aus der Familie aussteigen. Was bist du heute? Was machst du? Ich versuche gerade mein Leben als Berufsmusiker. Ach, das ist ja nun was ganz anderes. Das wäre nicht, ja, ich sag immer, also um das in so ein Schlagwort zu bringen, es wäre ja nicht das erste Mal, dass ich einen Traumberuf ergreife und damit Erfolg habe. Ah, ich kann ja verstehen, wenn du sagst, ich bin so aus meinen alten beruflichen Bahnen herausgetreten, weil ich da irgendwie gesättigt war und ich das nicht mehr machen wollte. Aber warum hast du dann auch deine Frau und deine Kinder verlassen? Das, darauf hatte ich wenig Einfluss. Also das ist da bin ich rein gezwungen worden. Also meine Frau hat mich eigentlich rausgeschmissen, wenn du so willst. Ach so. Na, es gab da intime Unregelmäßigkeiten. Das heißt, meine Frau hat sich einen anderen Mann gesucht, beziehungsweise hat angefangen in der Szene verstehe, also das hin und her zu machen und das hat sich dann parallel dazu auch noch so ergeben, kann man ja vielleicht dann so sagen. Ja, jein, also ich habe, also es gehören immer zwei Hälften zu einem Ganzen. Ich selber habe auch meinen Mist gebaut. Mhm. Ich habe also dann auch mit Kolleginnen Mist gebaut. Ja. Also ich will da jetzt auch gar nichts werten, sondern ich möchte eigentlich darüber sprechen, wie ich mich jetzt fühle und wie... Genau, das wollte ich jetzt auch noch fragen. Die Tätigkeit des Berufsmusikers ist ja nun wirklich auch ein harter Job, um da Fuß zu fassen und vor allen Dingen auch da sein Geld zu verdienen. Bist du nicht von einem Stress in den anderen geraten? Es geht ja nicht um den Stress, Domian. Es geht um das Lebensgefühl bei mir. In dem Fall, ich habe nichts gegen Stress. Ja. Ich habe auch nichts dagegen, mich einzubringen und viel dafür zu tun, ja, dass ich etwas... Also ist das jetzt, sagen wir mal, ein positiver Stress? Ja. Und vorher war es etwas, was dich eher belastet hat? Also die Fliegerei ist schon belastend, im Sinne von, du musst sehr viel arbeiten, du hast da so Minimum einen 14-Stunden-Tag, ja, und den hast du auch nicht nur 4-5 Mal die Woche, sondern das haut wirklich rein. Bist du damals so richtig große Maschinen, so Passagierflugzeuge geflogen, quer rund um... Ja, Eurowings, Turboprop-Maschinen, 70 Sitzplätze. Ah ja. Das ist also jetzt, das sind nicht die richtig großen und das ist auch nicht die Langstrecke und ich kann jetzt auch nicht so dumme Sprüche machen wie, ich kann keine Traumstrände mehr sehen oder so ein Blödsinn, sondern ich bin innereuropäisch, bin ich Linie geflogen. Ah ja, na, immerhin, also du warst viel in der Luft, ständig in der Luft. Ständig in der Luft, ja. Und jetzt hat sich das Leben so gefügt, dass du wirklich, ich bin rundherum glücklich und ich liebe das Leben. Ja, ganz genau. Das, was du vorher nie so hast wirklich von Herzen sagen können. Das habe ich vorher von Herzen nicht sagen können. Mhm. Ich habe morgens in den Spiegel geguckt und habe einen unglücklichen Mann gesehen. Ja, du bist jetzt 45. Ja. Vor 6 Jahren, sagst du, hast du das geschafft, das Leben zu verändern? Ja, das war also im Grunde genommen noch vor dem Millennium, witzigerweise. Ah ja. Also das war im August 99. Da habe ich dann gesagt, okay, das war's. Ist dir das schwer gefallen? Hast du Angst gehabt in der ersten Zeit, diesen großen Schritt zu... Ja, glaube ich. Weil man lässt ja alle Sicherheiten auch erstmal los. Ja, ganz genau. Und muss sich ganz neu bewähren. Hast du am Anfang finanzielle Schwierigkeiten gehabt zum Beispiel? Glücklicherweise nicht, weil ich arbeitslos geworden bin. Und dadurch, dass ich jemand relativ hohes Einkommen hatte, das Arbeitsamt war das abgefedert, meinen Lebensunterhalt mir gewährleisten kann. Ja. Was für eine Art von Musik machst du? Ich bin Bassist. Bassist? Ja. Und hab also zurzeit eine eigene Band und bin da auch noch Frontman, also ich singe dann auch noch und also, wir nehmen also an vielen Contests teil und haben da auch... Lieber Ladislav, ich muss dich jetzt unhöflicherweise unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich freue mich, dass du da warst und dass wir abends sprechen können. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute. Ich wünsche allen geschiedenen Männern Glück. Okay, tschüss. In der Technik Stefan Weitershagen und Axel Dürr.